Dränge Friedrich nach Osten, denn von dort kommt das Licht, das ihn beleuchten wird, als den größten aller Könige. Mit diesem Vermächtnis des sterbenden Bischofs machte sich Baudolino zum Studium nach Paris auf. Hier erfindet und schreibt er mit Hilfe seiner Freunde Abdul, Boron, Solomon und dem Poeten einen Brief des Priesterkönigs an Barbarossa. Als Rex et Sacerdos muss er eine Residenz haben, neben welcher die der christlichen Herrscher wie Hundehütten erscheinen. Und als Priester muss er einen Tempel haben, neben dem die Kirchen des Papstes finstere Löcher sind. Er braucht einen angemessenen Palast. Ja, und der Palast steht auf einem Berg. Und der Berg ist aus Onyx. Und sein Gipfel ist so glatt poliert, dass er glänzt wie der Mond. Abdul und der Poet bewiesen sich vor allem als Architekten von Johannes Luftschloss. Während durch Boron und Kyot der Gral oder Gradal, wie sie ihn nannten, in die Hände des Priesterkönigs gelangte. Der Gradal ist der Kelch, in dem Josef von Arimathea das Blut des Heilands aufgefangen hat. Er ist kein Kelch. Der Gradal ist ein vom Himmel gefallener Stein, Lapis ex Coelis. Und daraus ist die Lanzenspitze geschnitten, die unserem Heiland in die Seite gebohrt worden ist. Für Rabbi Solomon ist das Reich des Priesterkönigs vor allem der Aufenthaltsort der 10 verlorenen Stämme Israel. Wenn ich wüsste, dass es ein fernes Reich gibt, in dem die verschollenen Stämme Israels leben und mit ihnen die ursprüngliche Ordnung und somit auch die Sprache, die Adam mit seinem Schöpfer vor dem Sündenfall sprach, würde ich gern mein ganzes Leben darauf verwenden, nach diesem Reich zu suchen. Mit diesem Brief in Händen muss Baudolino jetzt nur noch seinen Ziehvater, den Kaiser Barbarossa, von ihrer Mission überzeugen. Schicksalhaft ergibt sich für Baudolino eine tragische, aber aussichtsreiche Gelegenheit dafür. Er rettet den schwerverletzten Kaiser vom Schlachtfeld. Die Sache ist die, mein Vater, dass du aus dem, was passiert ist, endlich etwas lernen müsstest. Und was würdest du mir gerne beibringen, Herr Gelehrter? Nicht von mir sollst du es lernen, Gott behüte, sondern vom Himmel. Du musst dir zu Herzen nehmen, was Bischof Otto gesagt hat. Du musst den Blick nach Osten richten, über Byzanz hinaus. Du musst die Insignien deines Reiches in jenen christlichen Ländern errichten, die sich hinter den Reichen der Ungläubigen erstrecken. Und musst dich mit dem einzigen wahren Rex et Sacerdos zusammentun, der dort seit den Zeiten der Magier herrscht. Und dieser Priester könnte mir diesen, wie nennst du ihn, diesen Gradal geben, in dem das Blut unseres Herrn aufgefangen worden ist? Das wäre natürlich die letzte und vollkommenste Salbung. Nun wüteten die Kreuzfahrer schon den 5. Tag in Konstantinopel. Boiamondo hatte sich am frühen Samstagmorgen entschlossen, die Lage in der Stadt zu erkunden. Er kehrte gegen Mittag zu uns zurück. Allmählich kehrt wieder eine Art von Ordnung ein. Hat sich der Hunger auf Plünderung bei diesen Pilgern gelegt? Nein. Ihren Anführern ist nur aufgefallen, dass sich einfache Soldaten auch vieler wertvoller Reliquien bemächtigt haben. Deshalb hat der Doge in Ricordandolo angeordnet, dass alle bisher gestohlenen Wertgegenstände in die Hagia Sophia zu bringen sind, damit dort eine gerechte Verteilung vorgenommen werden kann. Was hast du alles für Reliquien erkannt, Boiamondo? Da gehen einem die Augen über. Ich habe die Truhe gesehen, die den Purpurmantel Christi enthält. Ein Stück vom Rohr der Geißelung. Den Schwamm, der dem sterbenden Herrn am Kreuz hingehalten worden ist. Die Dornenkrone, sowie ein Behältnis, das ein Stück des beim letzten Abendmahl gewandelten Brotes enthält. Und zwar dasjenige, welches der Herr dem Judas angeboten hat. Eingehüllt ist dieser Schrein in die Kleidungsstücke des Herrn, um die die Soldaten unter dem Kreuz gewürfelt haben. Zwei christliche Ritter sollen angeblich 2 Häupter Johannes des Täufers entwendet haben, ohne sie bisher zurückzugeben. Jeder von ihnen eines. Und alle Welt fragt sich nun, welches von beiden das echte sei. Ich weiß, dass hier in der Stadt 2 Johanneshäupter verehrt werden. Das erste hat Theodosios der Große hergebracht und in die Kirche des Vorläufers Jesu gegeben. Aber dann hat Justinian ein zweites in der syrischen Stadt Emesa gefunden. Ich glaube, er hatte es einem Kloster geschenkt. Es soll dann später wieder in die Stadt gekommen sein, aber niemand weiß mehr, wo es ist. Vielleicht ist es jetzt günstig, die Stadt zu verlassen. Noch nicht. Es herrscht trotz allem noch ein großes Durcheinander und man muss sehr vorsichtig sein. Wohin wolltet ihr denn gehen, Kyrios Niketas? Nach Selymbria. Dort haben wir treue Freunde, die uns aufnehmen können. Selimbria ist schwierig. Auch mit Maultieren braucht man bis dahin mindestens 3 Tage. Und vielleicht mehr, wenn man eine schwangere Frau dabei hat. Wie lange, schätzt du, Boyamondo, sollten wir noch warten? Vielleicht können wir schon morgen Nacht aufbrechen. Ich lasse auf jeden Fall schon mal Proviant für eure Flucht herrichten. Da wir noch einen Tag warten mussten, beschloss ich, ihn damit zu verbringen, die letzten Köstlichkeiten zu genießen, die Theophilos noch zubereiten konnte, und die nächsten Kapitel von Baudolinos Geschichte zu hören. Denn ich wollte ungern mittendrin aufbrechen, ohne zu wissen, wie sie endete. Meine Geschichte ist noch zu lang. Ich komme in jedem Fall mit euch. Hier in Konstantinopel habe ich nichts mehr zu tun und jede Ecke ruft böse Erinnerungen in mir wach. Du bist mein Pergament geworden, Kyrios Niketas, auf das ich vieles schreibe, was ich schon vergessen hatte. Ich glaube, wer Geschichten erzählt, muss immer jemanden haben, dem er sie erzählt. Erinnerst du dich an meinen erfundenen Briefwechsel mit der Kaiserin? Dass ich die Geschmacklosigkeit beging, ihn ihr zu zeigen, war nur, weil diese Briefe sonst keinen Sinn gehabt hätten. Als ich dann aber mit der Kaiserin diesen Kuss getauscht hatte, habe ich das nie jemand erzählen können und habe die Erinnerung daran viele Jahre lang in mir herumgetragen, manchmal davon kostend wie von deinem Honigwein und manchmal mit einem bitteren Geschmack im Munde. Erst als ich es dir erzählen konnte, habe ich mich frei gefühlt. Und warum hast du es mir erzählen können? Weil jetzt, wo ich dir hier erzähle, keiner von denen mehr da ist, die mit meiner Geschichte zu tun gehabt haben. Ich bin als einziger übrig geblieben. Ich brauche dich jetzt so nötig wie die Luft zum Atmen. Ich komme mit nach Selimbria. Sobald sich Friedrich von seinen Verletzungen in der Schlacht bei Legnano erholt hatte, rief er den Reichskanzler Christian von Buch und Baudolino zu sich. Wenn man den Brief des Priesters Johannes ernst nehmen will, wäre es gut, sofort anzufangen. Christian las das Pergament, das Baudolino ihm zeigte, und erhob als umsichtiger Kanzler einige Einwände. Vor allem erscheint mir die Schrift nicht angemessen für eine Kanzlei. Dieser Brief soll später am päpstlichen Hof zirkulieren. Also muss er so beschaffen sein, wie wichtige Dokumente in der ganzen christlichen Welt nun einmal beschaffen sind. Wenn man eine seriöse Arbeit machen will, darf man nichts überstürzen. Und wie soll man dann die anderen Kanzleien über den Brief in Kenntnis setzen? Wenn die Reichskanzlei ihn verschickt, wird die Sache unglaubwürdig erscheinen. Aber Gerüchte über den Brief müssen zweifellos umgehen. Nicht nur, um eine künftige Expedition zu rechtfertigen, sondern vor allem, um die ganze Christenheit sprachlos zu machen. Aber die Sache darf nur tröpfchenweise durchsickern. So, als verrate jemand ein allerhöchstes Staatsgeheimnis. Wir könnten meine Freunde einschalten. Das sind unverdächtige Helfer, Absolventen des Studiums in Paris und nicht Männer Friedrichs. Abdul kann den Brief in die Reiche des Heiligen Landes schmuggeln. Boron nach England, Kyot nach Frankreich und Rabbi Solomon kann ihn den Juden im Byzantinischen Reich zuspielen. Ja, gut, das gefällt mir. So vergingen die nächsten Monate mit allerlei Geschäftigkeit. Und ich sah mich zum Leiter eines Skriptoriums ernannt, in dem alle meine alten Gefährten arbeiteten. Doch während wir alles vorbereiteten, bekam Friedrich neue Probleme. Er musste eine Verständigung mit Papst Alexander III. Suchen, da der Rest der Welt die kaiserhörigen Gegenpäpste nicht ernst nahm. Mehr noch, im April 1177 zog mich Friedrich von meinen Projekten ab, indem er mich mit äußerst delikaten Aufträgen nach Venedig schickte. Es ging darum, mit Umsicht und Fingerspitzengefühl die Einzelheiten der Begegnung zu organisieren, die im Juli zwischen Papst und Kaiser stattfinden sollte. Die Versöhnungszeremonie musste in allen Details bedacht werden und kein Zwischenfall durfte sie stören. Besonders Christian war sehr in Sorge, dass euer Basileus irgendeinen Tumult provozieren könnte, um die Begegnung platzen zu lassen, Niketas. Dein Basileus hatte Spitzel nach Venedig geschickt. Sie gaben sich für Mönche aus. Wahrscheinlich waren sie welche. In unserem Reich arbeiten die Männer der Kirche für ihren Kaiser und nicht gegen ihn. Kyrios Niketas, wenn sich nun aber Spione zweier gegnerischer Parteien auf demselben Intrigenfeld treffen, ist es die natürlichste Sache der Welt, herzliche Freundschaften zu knüpfen und einander alle Geheimnisse anzuvertrauen. So braucht man keine Risiken einzugehen, um sie sich gegenseitig zu entreißen. Und erscheint höchst effizient in den Augen ihrer Auftraggeber. Genauso lief die Sache damals zwischen uns und jenen Mönchen ab. Unter diesen Mönchen war ein gewisser Zosimus aus Chalkedon. Er hatte ein unglaublich hageres Gesicht mit stechenden, wie Karfunkel glühenden Augen, die er immerfort rollte, einen langen schwarzen Bart und sehr langes Haar. Wenn er sprach, schien es immer, als redete er mit einem Gekreuzigten, der zwei Handbreit vor ihm verblutete. Ja, ich kenne diesen Typus. Unsere Klöster sind voll davon. Sie sterben sehr jung. An Auszehrung. Der nicht. Ich habe im ganzen Leben noch nie einen solchen Schlemmer gesehen. Zosimus und ich waren, wenn nicht Freunde, so doch Zechgenossen geworden. Und da wir sowieso alle unsere Geheimnisse teilten, zeigte ich ihm den Brief des Priesters Johannes. Presbyter Johannes? Wer soll das sein? Das weißt du nicht? Glücklich, wer zu jener Unwissenheit gelangt ist, über die hinaus man nicht gehen du kann. Du kannst darüber hinausgehen. Lies, lies. Er las. Las mit seinen glühenden Augen, die immer glühender wurden. Dann legte er scheinbar desinteressiert das Pergament auf den Tisch. Ach, der Priester Johannes. Sicher, ich habe in meinem Kloster viele Berichte von Leuten gelesen, die sein Reich besucht haben. Aber gerade eben noch hast du doch nicht mal gewusst, wer er war. Die Kraniche formen bei ihrem Flug Buchstaben, ohne dass sie die Schrift kennen. Dieser Brief spricht von einem Priester Johannes und da lügt er. Aber er spricht auch von einem wahren Reich, das in den Berichten, die ich gelesen habe, als das des Herrn der drei Indien bezeichnet wird. Dreierlei verlangt der Herr von Menschen, die getauft worden sind. Von der Seele den rechten Glauben, von der Zunge die Aufrichtigkeit und vom Leib die Beherrschtheit. Diesen Brief kann nicht der Herr der drei Indien geschrieben haben. Du redest, als ob du wüsstest, wo die drei Indien liegen. Genau weiß ich's nicht, aber ich wüsste schon, wie ich dorthin käme. Denn wer das Ziel kennt, kennt auch den Weg. Wenn ich viel Geld hätte und eine Gruppe von gut bewaffneten Männern, die es mit 1000 Schwierigkeiten aufnehmen, dann wüsste ich schon ungefähr, in welche Richtung ich gehen müsste und bräuchte bloß aufzubrechen. Unterwegs fragst du dich eben durch, folgst den Wegangaben der Einheimischen. Und jetzt ein Hoch auf das Reich des Priesters Johannes. Hoch! Und nun auf das Wohl Kaiser Manuel. Oh, da mache ich nur mit, wenn wir dann auch beide auf das Wohl Kaiser Friedrichs anstoßen. Gut. Hoch. Wir tranken noch auf den Papst, auf Venedig, auf die beiden Kurtisanen, die wir wenige Tage vorher kennengelernt hatten. Hoch. Und schließlich war ich als Erster mit dem Kopf auf den Tisch gesunken und eingeschlafen. Wobei ich Zosimus gerade noch mühsam lallen hörte. Dies ist das Leben des Mönches. Keine Neugierde zeigen, nicht mit dem Ungerechten gehen, nicht mit den Händen raffen. Am nächsten Morgen wachte ich mit belegter Zunge auf. Zosimus, du bist ein Spitzbube. Du hast nicht die geringste Ahnung, wo dein Herr der drei Indien lebt. Du willst einfach der Nase nachgehen und wenn einer dir sagt, er wisse dort hinten von einem Indien, dann rennst du los und in null Komma nichts kommst du zu einem Palast, der ganz aus Edelsteinen ist und siehst irgendeinen Knilch und sagst, hallo, Priester Johannes, wie geht's? So was kannst du deinem Basileus erzählen, nicht mir. Aber ich habe eine gute Karte, sagte Zosimus, während er langsam die Augen aufschlug. Auch mit einer guten Karte bleibt noch alles im Wagen und schwer zu entscheiden. Wir wissen ja, wie ungenau Karten sind. Besonders für jene Orte, an denen allenfalls mal Alexander der Große gewesen ist und seitdem niemand mehr. Klar, wenn du der ketzerischen und perversen Idee anhängst, dass die Erde eine Kugel ist, brauchst du deine Reise gar nicht erst anzutreten. Nach der Heiligen Schrift hat nicht nur die Erde, sondern das ganze Universum die Form eines Tabernakels, beziehungsweise Moses hat seinen Tabernakeltempel als getreues Abbild des Universums gestaltet, von der Erde bis zum Firmament. Und vor Jahrhunderten hat ein großer Weiser, Cosmas Indikopleustes, in seiner christlichen Topographie unwiderleglich bewiesen, dass die Erde tatsächlich die Form eines Tabernakels hat und es gerade die unklarsten Phänomene nur so zu erklären sind. Er ist so bis an die Grenzen der Welt gereist. Gut. Nun erklär mir, wie denn Cosmas und mithin der Priester Johannes die Welt sehen. Ach nein. Wo die Karte zu finden ist, weiß ich wohl, aber warum soll ich sie dir und deinem Kaiser geben? Es sei denn, Er gibt dir so viel Geld, dass du mit einer Truppe gut bewaffneter Männer aufbrechen kannst. Genau. Er machte den Spitzel für seinen Basileus. Aber auf die Suche nach dem Herrn der drei Indien wäre er auch im Solde Friedrichs gegangen. Dann allerdings, wenn er dort angelangt wäre, hätten wir ihn nie wiedergesehen. Und doch, seine Andeutungen über die Karte des Kosmas hatten mich in Erregung versetzt. Diese Karte erschien mir wie der Stern Bethlehems, nur dass sie in die entgegengesetzte Richtung wies. Sie würde mir zeigen, wie ich den Weg der Magier zurückgehen könnte. Niketas, und so bemühte ich mich im Glauben, ich sei gerissener als er, ihn zu noch größerer Zügellosigkeit anzutreiben, um ihn noch betrunkener und redseliger zu machen. Aber er war gerissener als ich. Am nächsten Tag fand ich ihn nicht mehr vor und seine Mitbrüder sagten, er sei nach Konstantinopel abgereist. Er hatte mir eine Grußbotschaft hinterlassen. Sie lautete: Wie Fische sterben, wenn sie auf dem Trockenen liegen bleiben. So verlieren Mönche, die sich zu lange außerhalb ihrer Zelle aufhalten, die Lebenskraft der Vereinigung mit Gott. In den letzten Tagen bin ich in der Sünde ausgetrocknet. Lass mich die Frische der Quelle wiederfinden. Vielleicht stimmte das. Nicht im Mindesten. Er hatte einen Weg gefunden, seinem Basileus Geld zu entlocken. Und zwar auf meine Kosten. Im Juli desselben Jahres begab sich Friedrich nach Venedig. Am Sonntag, dem 24. Juli, warf er sich auf dem Markusplatz vor Papst Alexander zu Boden. Dieser hob ihn auf und umarmte ihn mit ostentativer Herzlichkeit. Und alle ringsum sangen das Te Deum. Es war wirklich ein Triumph, wenn auch nicht ganz klar war, für wen der beiden. In jedem Fall beendete es einen Krieg, der 18 Jahre gedauert hatte. Und nur wenige Tage später unterzeichnete der Kaiser einen Waffenstillstand auf 6 Jahre mit den Städten der Lombardischen Liga. Friedrich war so zufrieden, dass er beschloss, noch einen Monat in Venedig zu bleiben. Es war im August, als der Reichskanzler Baudolino vor den Kaiser zitierte. Mit einer dramatischen Geste überreichte er Friedrich ein von Siegeln strotzendes Pergament. Dies ist der Brief des Priesters Johannes, der mich auf vertraulichen Wegen aus Konstantinopel erreicht hat. Unser Brief? Aber den haben wir doch noch gar nicht abgeschickt. Tatsächlich ist es auch nicht unserer, sondern ein anderer. Er ist nicht an dich gerichtet, sondern an den Basileus Manuel. Ansonsten ist er mit unserem identisch. Also bietet dieser Priester Johannes erst mir ein Bündnis an und dann den Romäern? Ich überflog rasch das Pergament und war sprachlos, denn von Briefen des Priesters verstand ich etwas. Es gab nur einen und den hatte ich geschrieben. Falls der Priester tatsächlich existierte, konnte er auch noch einen anderen geschrieben haben, aber bestimmt nicht diesen. Zosimos. Dieser romäische Bastard hatte mich reingelegt. Das mit dem romäischen Bastard kann ich so nicht hinnehmen. Aber ich habe von diesem Coup gehört. Niketas, ich zerfraß mich innerlich, wenn ich an diesen Wurm von Zosimos dachte. Aber dass auch Papst Alexander ein Wurm war, schlimmer als Zosimos und schlimmer als die Salamander, das entdeckten wir erst im September, als in der Reichskanzlei ein Dokument eintraf, das vermutlich auch an die anderen christlichen Könige und an den griechischen Kaiser geschickt worden war. Es war die Kopie eines Briefes, den Alexander III. An den Priester Johannes geschrieben hatte. Er begann mit den Worten: Alexander Episcopus, Diener der Diener Gottes, entbietet dem teuersten Sohne in Christo Johannes, dem berühmten und herrlichen König der drei Indien, seinen Gruß und apostolischen Segen. Sodann rief der Papst in Erinnerung, dass nur ein einziger apostolischer Stuhl, nämlich Rom, von Petrus das Mandat erhalten habe, Haupt- und Lehrmeister aller Gläubigen zu sein. Des Weiteren schrieb er, ihm sei schon viel Gutes über den Glauben und die Frömmigkeit des Priesterkönigs zu Ohren gekommen und dass Johannes sich mit der Absicht trage, zum wahren römisch-katholischen Glauben überzutreten. Das erfülle ihn selbstredend mit großer Freude, fuhr der Papst fort, doch leider könne er im Moment keine hochrangigen Würdenträger zu ihm entsenden. Aber er schicke ihm seinen Leibarzt Philippus. Friedrich tobte, als er den Brief las. Dieser Satansbraten! Keiner hat ihm je geschrieben. Und zum Trotz antwortet er einfach als Erster und hütet sich dabei, seinen Johannes Presbyter zu nennen, womit er ihm jedwede priesterkönigliche Würde abspricht. Er weiß, dass Johannes Nestorianer ist. Und so schlägt er ihm väterlich-päpstlich vor, auf seine Ketzerei zu verzichten und sich ihm zu unterwerfen. Zweifellos ist dies ein sehr arroganter Brief. Er schickt nicht einmal einen Bischof zu ihm, sondern bloß einen Leibarzt. Dieser Philippus muss liquidiert werden. Christian! Schick Boten los, gedungene Mörder oder wen immer du willst, dass sie ihn unterwegs abfangen, ihn erdrosseln, ihm die Zunge herausreißen, ihn in einem Wildbach ertränken. Er darf auf keinen Fall dort ankommen. Der Priester Johannes gehört mir. So wurden wir um unseren eigenen Brief betrogen. Ich fühlte mich wie enteignet. Beim Tod Bischof Ottos hatte ich angefangen, mit dem Reich des Priesters Johannes zu liebäugeln. Und seitdem waren fast 20 Jahre vergangen. 20 Jahre vergeudet für nichts. Dann aber raffte ich mich auf. Schließlich gab es immer noch Cosmas Karte, also genügte es, Zosimos wiederzufinden, sie ihm zu entreißen und dann auf zur Reise ins Unbekannte. Baudolino. Mein Vater, jetzt hat die Sache mehr Sinn als vorher. Denn vorher konntest du fürchten, dass jenes Reich bloß eine von meinen Fantastereien sei. Aber jetzt weißt du, dass auch der griechische Basileus und der Papst in Rom daran glauben. Und in Paris wurde mir gesagt, wenn unser Geist imstande ist, etwas zu konzipieren, von dem es kein Größeres gibt, dann existiert dieses Etwas gewiss. Ich bin jemandem auf der Spur, der mir Informationen über den Weg dorthin geben kann. Ermächtige mich, etwas Geld auszugeben. Ja. Im November 1184 starb Beatrix von Burgund überraschend. Den Anblick Friedrichs konnte ich nicht ertragen. Der Tod seiner Beatrix hatte ihn niedergeschmettert. Er wollte sich um seinen ersten Sohn kümmern, der inzwischen 20 geworden war, der aber dauernd kränkelte. Und er bereitete langsam seinen zweiten Sohn, Heinrich, auf die Thronfolge vor, indem er ihn zum König von Italien krönen ließ. Er wurde alt, mein armer Vater. Nun Barbara Bianca. Weitere Jahre des Wartens vergingen. Und inzwischen war auch euer Manuel gestorben, Kyrios Niketas. Dann erhielt ich überraschend Nachrichten von meinen genuesischen Freunden, hier aus Konstantinopel. Boiamondo hatte Zosimos in der Stadt aufgespürt. Zosimos stand im Ruf, in den Ruinen jenes Klosters, wo er sich eine unterirdische Residenz eingerichtet hatte, Totenbeschwörungen vorzunehmen. Meine Freunde und ich beschlossen, in Venedig ein Schiff zu nehmen und uns in Konstantinopel als Handelskarawane auszugeben. Bei unserer Ankunft kam uns die Stadt wie ein Hexenkessel vor. Seit Manuels Tod muss der neue Basileus Andronikos schon ganz schön aufgeräumt haben. Andronikos wütete als Kaiser wie ein Rasender. Er gab sich seinem ausschweifenden Leben hin, immer begleitet von einem Schwarm von Hetären und Dirnen, dem Genuss frönend wie Sardanapal, geil wie ein Polyp. Und wenn ihm für seine Ausschweifungen die Kräfte fehlten, verzehrte er ein ekliges, krokodilähnliches Reptil, das im Nil lebt und angeblich die Zeugungskraft anregt. Ich möchte aber nicht, dass du ihn für einen schlechten Herrscher hältst. Er hat auch viele gute Dinge getan. Er hat die Steuern und Abgaben begrenzt. Ich will nicht mit dir diskutieren, wie man dieses Reich regieren muss. Es ist euer Reich. Oder jedenfalls war es das. Ich fahre in meiner Erzählung fort. Kein anderer als Boiamondo entdeckte eines Tages, dass der Basileus sich am selben Abend in die alte Krypta von Katabate begeben würde, um an Praktiken der Wahrsagung und Magie teilzunehmen. Wenn wir Zosimos finden wollten, war das eine gute Gelegenheit. Nach Einbruch der Dunkelheit begaben wir uns zur Konstantinsmauer, wo es nicht weit von der Kirche der Heiligen Apostel so etwas wie einen kleinen Pavillon gab. Von da aus gelangte man direkt in die Krypta, ohne durch die Kirche des Klosters gehen zu müssen. Wir öffneten eine Tür und stiegen ein paar glitschige Stufen hinunter. Dann fanden wir uns in einem feucht-muffig riechenden Gang wieder. Am Ende des Ganges waren schon Lichter zu sehen und tatsächlich traten wir in eine runde Krypta. In ihrer Mitte stand ein Becken voll Wasser mit einem kanalartigen Rand, der rings um die Wasserfläche lief und mit einer öligen Flüssigkeit gefüllt war. Neben dem Becken stand eine kleine Säule, auf der etwas Unbestimmtes unter einem roten Tuch lag. Freunde, wir müssen uns verstecken. Wenn meine Informationen stimmen, wird sicher bald jemand kommen. Die Krypta war von einem Säulenumgang eingefasst. und wir wählten einen Abschnitt hinter den Säulen, der ganz im Dunkel lag, und konnten uns gerade noch rechtzeitig dort postieren. Wir sahen Zosimus hereintreten, in eine Simarre gehüllt. Er ging unterwürfig vor einem prächtig gekleideten Manne her, dem Basileus Andronikus. Zosimus, warum hast du mich hergeführt? Herr, ich habe dich hierher geführt, weil man wahre Hydromantie nur an geweihten Orten vollziehen kann, wo man den richtigen Kontakt mit dem Reich der Toten herstellt. Zosimus zündete einen Holzspan im Feuer eines der Glutbecken an und näherte ihn dem kanalartigen Rand des Wasserbeckens. Das Öl begann zu brennen und ein Kranz von Flämmchen lief rings um die Wasserfläche, um sich mit flackernden Reflexen in ihr zu spiegeln. Ich sehe noch nichts. Frage dein Wasser, wer es ist, der sich darauf vorbereitet, meinen Platz einzunehmen. Ich bemerke eine Unruhe in der Stadt und möchte wissen, wen ich vernichten muss, um ihn nicht fürchten zu müssen. Zosimus näherte sich dem unter einem roten Tuch verborgenen Gegenstand auf der kleinen Säule, zog das Tuch mit einer theatralischen Geste weg und reichte dem Basileus etwas irgendwie Rundes. Nein, nein, das nicht! Du hast es dir für deine Riten von mir erbeten, aber ich wusste nicht, dass du es mir erneut präsentieren würdest. Es war das Köpfchen eines toten Kindes. Die Züge noch unversehrt, als wäre es gerade eben erst vom Rumpf getrennt worden. Die Reglosigkeit, die bestürzende Illusion von Lebendigkeit dieses Gesichts wurde noch feierlicher durch die Tatsache, dass es in einer gleichmäßig goldgelben Farbe erschien und im Licht der Flämmchen, denen Zosimus es nun näherte, beinahe strahlte. Es war nötig, dass ich den Kopf deines Neffen Alexios benutzte, damit der Ritus vollzogen werden kann. Alexios war dir durch Blutsbande verbunden und du hast ihn vom Thron gedrängt und getötet. Hüte deine Zunge, Priester. Durch seine Vermittlung kannst du dich mit dem Reich der Toten in Verbindung setzen. Nach diesen Worten tauchte er das grässliche kleine Ding langsam ins Wasser und ließ es auf den Grund des Beckens sinken, über dessen Rand sich Andronikus beugte, soweit es der Flammenkranz erlaubte. Das Wasser trübt sich. Es hat in Alexios das erwartete irdische Element gefunden und befragt es nun. Warten wir nun, bis sich diese Wolken verziehen. Hölle und Teufel, es gewinnt seine natürliche Farbe wieder. Und ich lese Schriftzeichen auf seiner Stirn. O Wunder, Iota, Sigma. Isakios! Der Feind ist Isakios Angelos! Ich werde ihn töten! Ich bedauere nur, dass wenn Isakios tot ist, ich nie erfahren werde, ob er mir wirklich schaden wollte und du mir also die Wahrheit gesagt hast. Aber letzten Endes hast du mir einen berechtigten Verdacht eingegeben. Und wenn man von jemandem Schlechtes denkt, hat man fast immer recht. Sprach's und drehte auf dem Fuße. Sobald die Schritte des königlichen Besuchers verklungen waren, stieß Zosimus einen großen Seufzer aus. Ich habe den Basileus in der Hand. Jetzt bin ich der Herrscher der Finsternis. Das war unser Stichwort und wir traten langsam ins Licht. Ohne auch nur zu versuchen, seine Gefühle zu verbergen, verlor er die Besinnung und fiel in Ohnmacht. Er kam wieder zu sich, als der Poet ihn mit zukunftskündendem Wasser besprengte. Er schlug die Augen auf und fand sich eine Handbreit entfernt von meiner Nase. Es war nur, um meinem Herrn zu dienen. Und es war auch, um dir einen Dienst zu erweisen. Ich habe deinen Brief besser in Umlauf gesetzt, als du es hättest tun können. Zosimus, nicht aus Bosheit. Aber wenn ich tun müsste, was mir der Herr eingibt, dann müsste ich dir sämtliche Knochen im Leibe brechen. Da das jedoch sehr mühsam wäre, halte ich mich, wie du siehst, zurück. Ich bin ein Mann des Basileus. Wenn ihr mir auch nur ein Barthaar krümmt, schwöre ich euch. Der Poet packte ihn an den Haaren, näherte sein Gesicht den Flämmchen, die immer noch rings um das Becken brannten, und Zosimos Bart begann zu qualmen. Ihr seid verrückt! Um den Brand des Bartes zu löschen, drückte ich ihm von hinten den Kopf ins Becken und hielt ihn dort so lange fest, bis der Elende, nicht mehr wegen des Feuers besorgt, sich wegen des Wassers zu sorgen begann. Und je mehr er sich sorgte, desto mehr davon schluckte. Ihr hättet mich beinahe ertränkt. Den Bläschen, die du da hast aufsteigen lassen, entnehme ich die Wahrsagung, dass du heute Nacht nicht mit brennendem Bart, sondern mit gerösteten Füßen sterben wirst. Baudolino, wir können uns immer noch einigen. Ich bitte dich, Ich kann euch nicht entkommen. Was wollt ihr machen? So viele gegen einen. Habt ihr kein Erbarmen? Hör zu, Baudolino. Ich weiß, du willst dich nicht rächen, weil ich diesen kleinen Moment der Schwäche gehabt habe. Du willst das Land jenes Priesters Johannes finden. Und ich habe dir gesagt, dass ich die richtige Karte habe, um dorthin zu gelangen. Wenn man Erde ins Kaminfeuer wirft, löscht man das Feuer. Was soll das heißen, Halunke? Lass das Gequatsche. Es soll heißen, wenn ihr mich umbringt, kriegt ihr die Karte nie. Schließen wir einen Pakt als ehrliche Menschen. Du lässt mich laufen und ich führe dich dahin, wo sich die Karte des Kosmas in die Kopleustes befindet. Mein Leben für das Reich des Priesters Johannes. Ist das nicht ein guter Handel? Ich würde dich lieber umbringen. Aber du hast recht, ich brauche dich lebend, um die Karte zu kriegen. Mit diesen Worten begann ich in aller Ruhe, ihm zuerst eine und dann eine zweite Ohrfeige zu geben, abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand, sodass der Kopf einmal nach links und einmal nach rechts flog. Und dann so weiter zu schlagen. Zweimal mit der flachen Hand, zweimal mit dem Handrücken, zweimal mit der Handkante, zweimal mit geballter Faust, bis Zosimos veilchenblau anlief und meine Handgelenke sich fast verrenkten. Jetzt tut es mir weh, also höre ich auf. Gehen wir uns die Karte ansehen. Der Mönch, der verachtet wird und es aushält, ist wie eine Pflanze, die jeden Tag gegossen wird. Zosimos, du lehrtest mich auch, dass der Zorn mehr als jede andere Leidenschaft die Seele aufwühlt. Aber bisweilen auch hilft. In der Tat, wenn wir ihn in aller Ruhe gegen die Gottlosen und die Sünder einsetzen, um sie zu retten oder sie zu beschämen, dann verschaffen wir unserer Seele ein Wohlgefühl, denn wir befinden uns auf geradem Weg zur Gerechtigkeit. Und Rabbi Solomon kommentierte, wie der Talmud sagt, es gibt Züchtigungen, die alle Frevel eines Menschen abwaschen. Und nun zur Karte, Zosimos. Also gut, zur Sache denn. Kosmas Karte befindet sich im Bukolion-Palast, an einem Ort, der mir bekannt ist und zu dem ich den Weg weiß. Also gut, gehen wir. Halt! Wir werden aber erst morgen am späten Abend hingehen können. Zosimos, du zögerst die Sache ständig hinaus. Ich warne dich. Unser Pakt heißt dein Leben für eine gute Karte. Aber wenn die Karte schlecht ist, dann steht es auch schlecht für dein Leben. An dem besagten Abend versuchten sie dann in den Palast einzudringen. Vergebens, wie sich bald herausstellte. Wo sie Zosimos auch hinführte, stießen sie auf Wachen. Es hat im Moment keinen Sinn. Der Palast ist zu gut bewacht. Zosimos, du gehst trotzdem. Es ist ganz einfach. Du gehst rein, holst die Karte und bringst sie uns. Und wenn mich die Wachen fassen und mir die Kehle durchschneiden? Wenn du nicht gehst, schneiden wir sie dir durch. Mein Opfer hätte einen Sinn, wenn die Karte noch im Palast wäre. Aber um die Wahrheit zu sagen, da ist sie nicht. Sagst du uns endlich die Wahrheit. Und warum hast du uns bisher die ganze Zeit belogen? Zeit zu gewinnen ist keine Sünde. Für den vollkommenen Mönch ist es Sünde, sie zu verlieren. So, am besten, wir bringen ihn gleich hier an Ort und Stelle um. Entscheiden wir, wer ihn erdrosseln soll und dann nichts mehr. Einen Moment. Der Herr lehrt uns, wie wir uns der Werke enthalten, die uns nicht frommen. Ich habe gelogen, das ist wahr. Aber um ein Wohl zu erreichen. Was denn für ein Wohl? Meines. Ich hatte das Recht, mein Leben zu verteidigen, da ihr es mir nehmen wolltet. Der Mönch muss wie die Cherubim und die Seraphim überall Augen haben. Oder, so verstehe ich diesen Spruch der heiligen Väter der Wüste, er muss dem Feind mit Umsicht und Schleue begegnen. Aber der Feind, von dem deine Väter sprachen, das war der Teufel, nicht wir. Vielgestaltig sind die Listen der Dämonen. Sie erscheinen im Traum, sie erzeugen Halluzinationen, sie übertölpeln und täuschen uns. Was hättet ihr denn an meiner Stelle getan? Und was wirst du jetzt tun, widerwärtiges Griechlein, um dein Leben noch einmal zu retten? Ich werde euch die Wahrheit sagen, wie es bei mir üblich ist. Die Karte des Kosmas Indikopleustes existiert ohne Zweifel. Ich habe sie mit diesen meinen Augen gesehen. Wo sie sich jetzt befindet, weiß ich nicht. Aber ich schwöre euch, ich habe sie mit allen Einzelheiten hier in meinem Kopf. Ich könnte euch Tagereise für Tagereise die Entfernungen nennen, die uns vom Land des Priesters Johannes trennen. Nun lasst uns die Sache noch einmal nüchtern betrachten. Ihr habt doch eigentlich alles, was ihr wollt. Denn ihr seid ja gekommen, um mich zu fassen und mich habt ihr nun und um diese Karte zu finden und die habt ihr nicht. Wenn ihr mich umbringt, kriegt ihr sie nie. Wenn ihr mich mitnehmt, dann werde ich, das schwöre ich euch bei allen 12 heiligen Aposteln, dann werde ich euer Sklave sein und meine Tage damit verbringen, euch einen Weg zu weisen, der euch direkt zum Land des Priesters führt. Verschont ihr mein Leben, habt ihr nichts zu verlieren. Nur einen Mund mehr zu füttern, tötet ihr mich, verliert ihr alles. Entscheidet euch. Das ist doch wirklich der unverschämteste Kerl, der mir je im Leben begegnet ist. Aber er hat recht. Wir müssen ihn mitnehmen. Sonst kehren wir mit leeren Händen zu Friedrich zurück und der denkt, wir hätten mit seinem Geld in den Wonnen des Orients geschwelgt. Also, kehren wir wenigstens mit einem Gefangenen zurück. Du aber, Zosimus, Zosimus, schwöre uns, dass du nie mehr versuchen wirst, uns noch einmal einen solchen Streich zu spielen. Ich schwöre es bei allen 12 heiligen Aposteln. 11! 11, Unseliger! Wenn du 12 sagst, rechnest du auch Judas dazu. Also gut, 11. Nikitas? Maudolino? Wir sollten jetzt aufbrechen. Die Lage ist günstig, denn ein großer Teil der Pilger feiert jetzt in den Tavernen. Ich denke, in einer Stunde, wenn es dunkel ist, dann können wir uns auf den Weg machen. Halten wir uns bereit. Ja. Gut. Eine Stunde bleibt uns noch. Zurück zu deiner Erzählung, Baudolino. Zosimus, hat er nie zu fliehen versucht? Er konnte nicht. Die ganze Zeit, seit wir ihn gefasst hatten, auch nach unserer Rückkehr, auch am Hofe Friedrichs und sogar auf der Reise nach Jerusalem, die wir dann machten, insgesamt 4 Jahre lang, war er in Fesseln geblieben. Wenn wir ritten, war er so mit den Zügeln verbunden, dass, falls er abzusteigen versuchte, sein Pferd scheuen und mit ihm durchgehen würde. Da ich befürchtete, dass auch dies nicht genügte, um ihn an seine Pflichten zu erinnern, gab ich ihm jeden Abend vor dem Einschlafen eine Ohrfeige. Er wusste es immer schon und wartete darauf, bevor er einschlief, wie auf den mütterlichen Gute-Nacht-Kuss. Hör auf, Baudolino! Eines Tages verstaust du dir noch die Hand. Aber sag mal, Zosimus, hast du schon mal vom Gradal gehört? Sicher, das habe ich. Mhm. Und zwar von den Galatern, die rings um Konstantinopel leben, also von Leuten, die seit jeher die Erzählungen der Priester des äußersten Nordens kennen. Und was ist dann dieser Gradal? Na, der Kelch, in dem Christus das Brot in den Wein verwandelt hat. Das habt ihr doch auch geschrieben. Wie Brot in einem Kelch? Nein, nur den Wein. Das Brot lag auf einem Teller, einem Hostienteller, einem kleinen Tablett. Aber was war dann der Gradal, der Teller oder der Kelch? Beides, wenn man es recht bedenkt. Der Gradal ist die Lanze, mein Lieber, die Longinus dem Gekreuzigten in die Seite gestochen hat. Ja, genau, das scheint mir auch so. Die Gerüchte sind ungewiss, zugegeben. Aber dass sie auch bei den Galatern von Byzanz umgehen, beweist, dass es diesen Gradal wirklich gibt. Im Übrigen weiß man vom Gradal am Ende immer dasselbe, nämlich dass man ziemlich wenig von ihm weiß. Sicher, wenn ich Friedrich den Gradal bringen könnte, statt so einen Galgenstrick wie dich. Du kannst ihm den Gradal doch bringen, finde nur den passenden Topf. Es ist also auch ein Topf. Pass auf, dass ich dich nicht in diesem Topf koche. Ich bin doch kein Fälscher wie du. Und außerdem, auch wenn man weiß, dass er ein Topf oder Kelch ist, woran erkennt man ihn, wenn man ihn findet? Ah, da sei nur ganz ruhig. Du wirst das Licht sehen, du wirst den Wohlgeruch bemerken. Hoffen wir's. Es muss etwas sein, was ihr Goyim aus dem Tempel zu Jerusalem geraubt habt, als ihr ihn damals geplündert und uns in die Welt zerstreut habt. Als wir wieder an den Hof unseres Kaisers zurückgelangten, trafen wir Kaiser Friedrich in einer seltsam melancholischen Stimmung an. Das Leben fällt mir schwer. Der Kaiser alterte auch immer schneller, der gute Barba Bianca. Er ging zwar noch immer auf die Jagd, und wenn er einen Fluss sah, stürzte er sich hinein und schwamm wie in seinen besten Zeiten. Aber man musste doch fürchten, dass er eines Tages nicht mehr die Kraft haben würde, sich aus den Wogen zu befreien. Um ihn aufzuheitern, erzählten wir ihm von den Erfolgen unserer Expedition. Dass wir den treulosen Mönch gefangen hatten, dass wir bald die Karte haben würden, die uns ins Reich des Priesters Johannes führt, und dass der Gradal kein Märchen ist. Der Gradal, ach ja. Der Gradal. Mit dem könnte ich gewiss. Dann verfiel er wieder seiner Melancholie. Im Sommer erhielt ich die Nachricht, dass meine Mutter gestorben war und brach sofort nach Alexandria auf. Ich traf ein, als meine Mutter schon begraben worden war und fand meinen Vater, Galiaudo, in unserem alten Haus in der Frasqueta. Er lag auf dem Bett, eine hölzerne Trinkschale voller Wein neben sich, entkräftet, nur ab und zu müde die Hand bewegend, um die Fliegen von seinem Gesicht zu verjagen. Ja, Baudolino, 10-mal am Tag habe ich mich über diese arme Frau geärgert und zum Himmel gebetet, dass er sie mit einem Blitz niederstrecke. Und jetzt, wo der Himmel sie mir genommen hat, weiß ich nicht mehr aus noch ein. Darum habe ich beschlossen, jetzt auch zu sterben, weil das bestimmt besser ist. Aber Vater... Baudolino, du weißt, dass wir hier Dickschädel sind. Wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann kann uns nichts davon abbringen. Ich habe gut gelebt, ohne einer Fliege was zuleide zu tun, an der Seite einer Frau, die eine Heilige war. Und jetzt, wo ich beschlossen habe zu sterben, da sterbe ich. Lass mich gehen, wie ich will, und ich bin's zufrieden, denn wenn ich noch länger bleibe, wird's bloß noch schlimmer. Ab und zu trank er einen Schluck Wein, dann legte er sich zurück und schlief eine Weile. Dann und wann wachte er wieder auf. Bin ich tot? Nein, Vater, zum Glück lebst du noch. Oh, armer Mann, noch einen Tag. Aber morgen sterbe ich. Sei ganz ruhig. Er wollte keinen Happen anrühren. Und da ich nicht wusste, was ich in dieser Situation sagen sollte, erzählte ich ihm von der heiligen Unternehmung, wie ich zum Reich des Priesters Johannes gelangen wollte. Denk nur, ich werde wunderbare Orte entdecken. Wenn ich wiederkomme, bringe ich dir das Manna mit, das auf den Bergen des Landes von Hiob zu finden ist. Es ist weiß und sehr süß. Es kommt aus dem Tau, der vom Himmel auf die Gräser fällt und dort gerinnt. Es reinigt das Blut und vertreibt die Trübsal. Oh, alles Quatsch, dummes Zeug. Gut für diese Weichlinge am Hof, die Schnepfen und Mürbeteigkuchen essen. Willst du nicht wenigstens ein Stück Brot? Hab keine Zeit. Muss morgen früh sterben. Weißt du, Vater, den Kelch, in dem Jesus Wasser zu Wein gewandelt hat, den nennt man Gral oder Gradal. Ich werde ihn suchen und für meinen Kaiser finden. Ach ja? Und woraus ist er? Ganz aus Gold. Besetzt mit Lapislazuli. Da siehst du mal wieder, wie dumm du bist. Unser Herr Jesus war der Sohn eines Zimmermanns und lebte zusammen mit Hungerleitern, die noch ärmer waren als er. Sein ganzes Leben lang hat er dasselbe Gewand getragen. Der Priester in der Kirche hat uns gesagt, dass es keine Nähte hatte, damit es nicht kaputt ging, bevor er das 33. Jahr vollendet hatte. Und jetzt kommst du daher und willst mir erzählen, dass er sich's gut gehen ließ mit einem Kelch aus Gold und Lapislazuli. Was erzählst du mir da? Es wäre schon viel gewesen, wenn er so eine Schale wie diese da gehabt hätte, die ihm sein Vater aus einer Wurzel geschnitzt haben könnte, wie ich's mir gemacht hab. Aber wo ich gerade davon rede, gib mir noch mal ein bisschen was von diesem Blut Christi rüber. Das ist das Einzige, was einem hilft, auf gute Weise zu sterben. Bei allen Teufeln der Hölle. Dieser arme Alte hatte recht. Der Gradal musste eine Schale wie diese da gewesen sein. Schlicht, schmucklos, arm wie unser Herr Jesus Christus. Darum war er womöglich hier, in jedermanns Reichweite. Und keiner hat ihn jemals erkannt, weil sie immer nach etwas Funkelndem und Glänzendem suchten. Oh, Herr im Himmel, jetzt sterbe ich wirklich. Denn ich sehe das Paradies. Oh, wie schön es ist. Was siehst du, Vater? Es ist genau wie unser Stall, aber ganz sauber. Und da ist diese Heilige, deine Mutter. Mein Vater gab einen Rülpser von sich, ließ die Schale fallen und blieb reglos liegen, die Augen noch immer weit aufgerissen, auf seinen himmlischen Stall gerichtet. Ich fuhr ihm sanft mit einer Hand über das Gesicht, denn was er jetzt noch sehen musste, sah er auch mit geschlossenen Augen. Nachdem ich meinen Vater beerdigt hatte, ging ich noch einmal ins Haus, um mir ein Andenken zu holen. Auf dem Boden sah ich seine hölzerne Trinkschale und hob sie wie eine kostbare Reliquie auf. Ich spülte sie sorgfältig ab, damit sie nicht mehr nach Wein roch. Denn Wenn man eines Tages sagen würde, dies sei der Gradal, dann würde sie nach all der Zeit, die seit dem letzten Abendmahl vergangen war, nach nichts mehr riechen dürfen. Außer vielleicht nach jenen Aromen, die im Glauben, dies sei der wahre Kelch, sicherlich alle riechen würden. Ich wickelte sie in meinen Mantel und nahm sie mit. Als es in Konstantinopel dunkel wurde, machten wir uns auf den Weg aus der geplünderten und zerstörten Stadt. Wir kamen nur langsam voran und erst gegen Mitternacht passierten wir dann endlich die Theodosiusmauer. Draußen warteten schon ein paar gesattelte Maultiere auf uns. Mit ihnen machten wir uns auf den Weg übers Land, unter einem Frühlingshimmel, mit einem fast runden Vollmond am Horizont. Baudolino, horch nur, wie friedlich es hier ist. Reiten wir gemütlich und du erzählst mir weiter. Da wir während der drei folgenden Tage immer tagsüber ritten und nachts im Freien rasteten, um Orte zu meiden, die von wer weiß wem bewohnt wurden, setzte Baudolino unter den Sternen in einer Stille, die nur vom Rascheln der Blätter und von plötzlichen Lauten nächtlicher Tiere unterbrochen wurde, seine Erzählung fort. Im Jahr 1187 hatte Saladin den letzten Angriff auf das christliche Jerusalem unternommen und hatte gesiegt. Das war die lang ersehnte Gelegenheit. Einen Pilgerzug nach Palästina zu unternehmen, bedeutete, sich auf halbem Weg nach Indien zu machen. Doch gerade bei dieser Gelegenheit musste ich entdecken, wie unsicher und müde sich Friedrich in Wirklichkeit fühlte. Nun, Kyrios Niketas, ich war 45 Jahre alt und riskierte, den Traum meines Lebens zu verspielen, beziehungsweise mein Leben selbst, da ich mein Leben um diesen Traum herum aufgebaut hatte. So beschloss ich kaltblütig, im Vertrauen auf meinen guten Stern, meinem Adoptivvater eine Hoffnung zu geben, ein himmlisches Zeichen für seine Mission. Nachdem Jerusalem gefallen war, trafen in unseren christlichen Ländern viele Flüchtlinge ein. Und so waren an den kaiserlichen Hof 7 Tempelritter gekommen, die sich, Gott weiß wie, der Rache Saladins hatten entziehen können. Vater, diese schamlosen Simonisten haben in Jerusalem nichts Geringeres als den Gradal entwendet. Aber da diese Templer inzwischen so gut wie am Ende waren, habe ich unter Aufbietung meiner gesamten Ersparnisse ihnen den Gradal abgekauft. Ja, befindet sich denn der Gradal nicht in den Händen dieses Priesters Johannes, der ihn doch gerade mir, dem Kaiser, hatte schenken wollen? Und hatten wir nicht beschlossen, diesen Johannes aufzusuchen, eben, um von ihm diese hochheilige Reliquie als Geschenk entgegenzunehmen? Jawohl, so ist es, mein Vater. Aber offenbar hat sie irgendein treuloser Diener dem Johannes gestohlen und an einige Templer verkauft, die zum Beutemachen gekommen sind, ohne zu wissen, wo sie sich befinden. Aber es geht nicht darum, das Wie und Wo zu wissen. Es bietet sich dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches eine neue, vielleicht einmalige Gelegenheit, den Priester Johannes aufzusuchen, um ihm den Gradal zurückzubringen. Also nicht jene unvergleichliche Reliquie zu benutzen, um Macht zu gewinnen, sondern um eine Pflicht zu erfüllen. So wirst du dir die Dankbarkeit des Priesters und ewigen Ruhm in der ganzen Christenheit erwerben. Vielleicht hast du recht. Du hast deinen Vater belogen. Ich tat es zu seinem Wohl und zu dem des Reiches. Und du hast doch selbst gesagt, wenn man eine Reliquie für echt hält, riecht man ihren mystischen Geruch. Wir denken immer nur, wir bräuchten Gott. Aber oft ist es auch so, dass er uns braucht. In diesem Augenblick fühlte ich deutlich, dass ich ihm helfen musste. Jener Abendmahlskelch oder Becher musste ja schließlich existiert haben, wenn unser Herr ihn benutzt hatte. Wenn er danach verloren gegangen war, dann durch die Schuld irgendeines Ignoranten. Ich gab ihn der Christenheit zurück. Gott würde mich nicht lügen strafen. Beweis dafür war, dass auch meine Gefährten mir sofort alles glaubten. Das heilige Gefäß war da, vor ihren Augen. Nun in den Händen Friedrichs, der es zum Himmel emporhob, als wäre er in Ekstase. Es ist eine Schale. Der Gradal ist eine Schale. Ich sehe ein großes Licht aufgehen. Obwohl Christus nicht der wahre Messias ist, den mein Volk erwartet, von diesem Gefäß geht ohne Zweifel ein Duft nach Weihrauch und Myrrhe aus. Zosimus riss seine Augen auf und bekreuzigte sich mehrmals verkehrt herum, wie die Schismatiker es machen. Wenn man diese heilige Reliquie besitzt, ist man so reich, wie wenn man alle überseeischen Reiche zurückerobert hätte. Baudolino, du bist ein Dummkopf. Friedrich ist ein alter Mann, der nicht weiß, wie man sich diesen Schatz zunutze machen kann. Wir hätten ihn besser selbst nehmen sollen und dann hätten wir ihn in die Länder des Nordens bringen können, wo man uns ein Reich dafür gegeben hätte. Von nun an war der Kaiser entschlossen zum Aufbruch und zögerte nicht mehr. Im Mai 1189 brach Friedrich mit 15.000 Reitern und 15.000 Schildträgern von Regensburg aus auf dem Landweg auf. Im März des Jahres 1190 betrat das Pilgerheer asiatischen Boden. Durchquerte Mysien und Lydien, erreichte das phrygische Laodikeia und zog weiter zum Gebiet der seldschukischen Türken. Der alte Sultan von Ikonion hatte sich zum Verbündeten Friedrichs erklärt, aber seine Söhne entmachteten ihn und griffen das Christenheer an. Zusammenstöße, Scharmützel, regelrechte Schlachten. Friedrich zog als Sieger voran. Aber das Heer wurde dezimiert durch die Kälte, den Hunger und die Angriffe der Turkmenen, die plötzlich auftauchten, an den Rändern des Heeres zuschlugen und ebenso schnell wieder verschwanden. Schwerfüßig durch sonnenheiße und öde Gebiete ziehend, mussten die Kreuzpilger ihren Urin und das Blut ihrer Pferde trinken. Als wir Larmanda passierten, war unsere Zahl zusammengeschmolzen auf nicht mehr als 1000 Reiter. Eines Tages im Juni stießen wir ins Taurusgebirge vor. Und da endlich sahen wir Friedhöfe mit Kreuzen. Wir waren in Kilikien, auf christlichem Boden. Sogleich empfing uns der armenische Herr von Sibilia und ein Stück weiter, an einem verfluchten Fluss, von dem ich auch den Namen am liebsten vergessen will, begegneten wir einer Gesandtschaft von Fürst Leo von Armenien. Sie gaben uns weitschweifig mit vielem Hin und Her zu verstehen, dass der armenische Fürst, wiewohl begierig darauf, dem Kaiser zu helfen, nicht gut dem Sultan Saladin zeigen könne, wie er seinen Feinden den Weg öffne, weshalb er sich sehr vorsehen müsse. Aber seid doch heute Abend Gast auf der Burg von Arzruni. Er wird euch herzlich empfangen. Zum Teufel, man stolpert hier von einem Vipernest ins andere. Was sollen wir tun? Wir sollten die Einladung annehmen. Die Rast wird uns allen gut tun. Du bleibst in dieser Burg und wir, meine Freunde und ich, bilden einen Schutzwall um dich, sodass niemand zu dir kann, außer über unsere Leichen, bei Tag und bei Nacht. Wir werden alles vorkosten, was für dich bestimmt ist. Deine Leute brauchen Erholung. Kilikien ist ein christliches Land. Saladin ist noch zu weit entfernt. Mir scheint es das geeignete Land, uns alle wieder zu Kräften kommen zu lassen. Auf unserem Weg zu Arzronisburg kamen wir in eine Schlucht, die so schmal war, dass wir kaum Platz genug hatten, neben dem Fluss zu reiten. Mit einem Mal aber öffnete sich die Schlucht und entließ den Fluss in ein breites Tal. Nicht weit vom Ufer erhob sich, wie ein Pilz aus der Ebene aufragend, ein gewaltiger Turm mit unregelmäßigen Konturen, sodass man auf den ersten Blick nicht hätte sagen können, ob er ein Werk der Natur oder eines von Menschenhand war. Hier am Fluss, mein Vater, kann unser Heer sein Lager aufschlagen. Da gibt es Platz für die Zelte und genügend Wasser für Mensch und Tier. Und morgen früh, dann werde ich in diesem Fluss hier schwimmen. Ich werde zum Lager schwimmen und meinem Heer einen guten Morgen wünschen. Du hast recht, Baudolino. Hier wird es für uns alle Erholung geben. Friedrich wählte zusätzlich zu uns noch 10 Wachen aus. Gut, also dann auf die Burg. Wir ritten in den Hof der Burg. Friedrich verteilte seine Wachen an die Zinnen der Außenmauer, damit sie den Weg von oben kontrollierten. Arzruni schien keine eigenen Männer zu haben, abgesehen von ein paar Knechten, die verschiedenen Türen und Korridore bewachten. Seid willkommen in meinen Mauern, Kaiser Friedrich. Kommt, ich zeig euch, wo ihr auf würdige Art die Nacht verbringen könnt. Und ein gutes Mahl erwartet euch auch. Wir stiegen eine Freitreppe hinauf und nach der zweiten Biegung traten wir in einen Saal mit einigen Bänken. Am Ende des Saales öffnete Arzruni eine schwere, metallbeschlagene Tür und führte den Kaiser in einen luxuriös eingerichteten Raum. Er enthielt ein Himmelbett, ein Tabernakel aus dunklem Holz sowie einen breiten Kamin, fertig bestückt mit runden Holzscheiten und Brocken einer kohleähnlichen Substanz mit einem öligen Überzug, die vermutlich zum Entfachen der Flammen dienen sollten. Das Ganze säuberlich aufgeschichtet auf einem Bett aus Reisig und bedeckt mit Zweigen voll wohlriechender Beeren. Dies ist der beste Raum, den ich habe, und es ist mir eine Ehre, ihn euch anzubieten. Ich bin erfreut. Ich rate euch, dieses Fenster nicht zu öffnen. Es geht nach Osten. Morgen früh könnte euch die Sonne stören. Diese farbigen Glasfenster, ein Wunderwerk der venezianischen Kunst, lassen ihr Licht sanft gefiltert herein. Kann niemand durch dieses Fenster hereinkommen? Azruni öffnete mühsam das Fenster, das mit mehreren Bolzen fest verschlossen war. Seht her, es liegt sehr hoch oben. Und drüben auf der anderen Seite des Hofes ist die Außenmauer, auf der bereits die Männer des Kaisers Wache halten. Man sah in der Tat die Zinnen der äußeren Mauer mit dem Wehrgang, auf dem in Abständen Wachen postiert waren und genau gegenüber dem Fenster, nur einen Pfeilschuss entfernt, eine große Scheibe oder Schüssel aus schimmerndem Metall, tief nach innen gewölbt, die auf einem Gerüst zwischen den Zinnen verankert war. Was ist das? Das ist ein Archimedes-Spiegel, wie der, mit welchen dieser antike Gelehrte die römischen Schiffe zerstört hat, die Syrakus belagerten. Der Spiegel fängt die parallel einfallenden Lichtstrahlen ein und schickt sie zurück, deshalb reflektiert er die Dinge. Wenn du nun den Spiegel so ausrichtest, dass er die Strahlen der Sonne im Moment ihrer größten Helligkeit einfängt und sie gebündelt auf einen einzigen fernen Punkt zurückwirft, dann erzeugt eine solche Konzentration von Sonnenstrahlen an jenem Punkt einen Brand und so kannst du einen Baum, die Planken eines Schiffes, eine Kriegsmaschine oder auch das Gestrüpp rings um deine Feinde in Brand stecken. Mit diesem einfachen Gerät kann ich meine Burg besser verteidigen, als wenn ich 1000 Bogenschützen hätte. Ja, so eine Maschine könnte ich gut gebrauchen. Dann würden die Mauern Jerusalems besser einstürzen als einst die Mauern Jerichos. Und zwar nicht durch Trompetenschall, sondern durch Sonnenstrahlen. Ich stehe dem Kaiser stets zu Diensten. Hier kommt keine Luft herein, aber durch andere Schlitze schon. Es kann sein, dass es euch heute Nacht trotz der Jahreszeit kühl wird, denn die Mauern sind dick. Aber statt den Kamin anzuzünden, der lästigen Rauch macht, rate ich euch, euch lieber mit diesen Fellen zu bedecken, die ihr auf dem Bett seht. Über dem Kaminsims war ein rundes Relief. Es war ein Medusenhaupt mit schlangenförmig geringelten Haaren, die Augen geschlossen und der fleischige Mund weit geöffnet, sodass sich eine dunkle Höhlung ergab, deren Grund nicht zu sehen war. Und was ist das? Das ist ein Dionysios-Ohr, eine meiner Magien. In Konstantinopel gibt es noch alte Steine dieser Art. Ich brauchte nur den Mund etwas tiefer auszuhöhlen. Unter uns ist ein Raum. Alles, was dort unten gesagt wird, kann man durch diesen Mund hier hören, als ob es direkt hinter dem Relief gesprochen würde. Ach, könnte ich doch hören, was meine Vettern tuscheln. Azruni, du bist ein wertvoller Mann. Wir werden auch darüber noch reden. Jetzt machen wir erst einmal unsere Pläne für morgen. Als erstes möchte ich morgen früh im Fluss schwimmen. Da kommt ihr leicht hin, zu Pferd oder zu Fuß. Ihr braucht nicht einmal durch den Hof zu gehen, durch den ihr hereingekommen seid. Hinter der Tür zum Saal gibt es eine schmale Treppe, die in einen Hof führt. Von dort erreicht ihr einen direkten Weg ins Tal. Gut. Baudolino, sorg dafür, dass in dem Hof morgen früh ein paar Pferde stehen. Mein Vater, ich weiß, wie sehr du es liebst, dich im schäumenden Wasser zu tummeln, aber jetzt bist du müde von der Reise und von all den Prüfungen, denen du dich unterzogen hast. Du kennst diesen Fluss nicht. Er scheint mir voller Strudel zu sein. Warum willst du dich in Gefahr bringen? Weil ich noch nicht so alt bin, wie du denkst, mein Sohn. Wenn es nicht schon so spät wäre, würde ich jetzt gleich hingehen, weil ich mich so verschwitzt und staubig fühle. Ein Kaiser darf nicht stinken, außer nach dem Öl der heiligen Salbung. Sorg dafür, dass Pferde dort sind. Dann führte uns Azruni in den Gewölbekeller der Burg, der von flackernden Lichtern erhellt und von Dämpfen erfüllt war. Er enthielt Kessel, in denen eine Flüssigkeit brodelte, allerlei gewundene Flaschen, Glasröhren und andere sonderbare Gefäße. Hier erzeugst du wohl dein Gold. Das sind Alchemistenmärchen. Aber ich verstehe mich auf die Kunst, Metalle zu vergolden. Und Elixiere zu brauen, die zwar kein ewiges Leben verheißen, aber das allzu kurze, das uns beschieden ist, ein wenig verlängern könnten. Hier in dieser Fiole zum Beispiel, ist ein hochwirksames Gift. Doch in kleinen Mengen genossen ist es eine Arznei und hat höchst belebende Effekte auf Leib und Seele. Vielleicht möchtet ihr sie einmal probieren? Wie? Nein, danke, Arztroni. Gott hat die Länge unseres Lebens festgesetzt und man soll sich seinem Willen fügen. Vielleicht sterbe ich morgen, vielleicht werde ich 100 Jahre alt. Das liegt ganz in der Hand des Herrn. Das sind sehr weise Worte. Während Arztroni seine Führung fortsetzte, sah ich aus den Augenwinkeln, wie Zosimos durch eine kleine Tür in einen angrenzenden Raum schlüpfte. In der Furcht, dass Zosimos entfliehen könnte, folgte ich ihm. Und so gelangte ich in eine Kammer, in der nur eine Anrichte stand, auf der sich 7 vergoldete Köpfe befanden. Alle 7 stellten dasselbe bärtige Gesicht dar und standen auf einem Sockel. Es handelte sich offensichtlich um Reliquiare. Man sah, dass die Köpfe sich aufklappen ließen wie Schreine, aber die Ränder des wie eine Tür aufklappbaren Vorderteils, der das Gesicht zeigte, waren mit dunklem Siegellack am hinteren Teil festgeklebt. Was suchst du hier, Zosimos? Sieh doch nur, diese Köpfe. Ich habe schon davon reden gehört, dass Arzuni Reliquien fabriziert und dazu seine Hexereien mit dem Vergolden von Metallen benutzt. Das sind Täuferköpfe, oder, Baudolino? Johanneshäupter. Ich habe schon andere gesehen. Und jetzt weiß ich auch, woher sie stammen. Wohlmöglich ist dieser Arzuni am Ende so etwas wie dein Lehrmeister. Komm jetzt mit zurück zur Gruppe, bevor sie uns vermissen. Arzroni führte die Gruppe gerade in einen weiteren Saal, in dem sich eine merkwürdige Apparatur erhob. Man sah einen großen Zylinder aus Alabaster, in welchem der Umriss eines weiteren zylindrischen Körpers zu sehen war, der ihn zur Hälfte füllte, zur Hälfte aus ihm herausragte und oben an einem großen, waagerechten Hebel befestigt war, den ein Mann mit beiden Händen betätigen konnte. Arzroni bewegte diesen Hebel auf und ab, und im gleichen Rhythmus sah man den inneren Zylinder sich zuerst heben, dann senken. Am oberen Teil des Alabasterzylinders war ein langer Schlauch befestigt, der aus sorgfältig miteinander vernähten Tierblasen bestand. Dieser Schlauch führte zur Decke des Saals und verschwand dort. Und welches Wunder soll das vortäuschen? Es täuscht nichts vor. Es demonstriert eine große Wahrheit. Es führt uns handgreiflich vor Augen, dass es Leere gibt. Man kann sich vorstellen, wie Boron reagierte. Kaum hörte er das Wort Leere, horchte er misstrauisch auf. Wieso denn um alles in der Welt beweist dieses hydraulische Spielzeug, dass es Leere gibt? Ganz einfach. Wird der innere Zylinder mit dem Hebel hinuntergedrückt, komprimiert er die Luft im äußeren Zylinder und presst sie durch das Loch unten hinaus. Lässt der Hebel ihn wieder aufsteigen, setzt der Zylinder einen Mechanismus in Gang, der das Loch unten verschließt, sodass die ausgestoßene Luft nicht wieder hinein kann. Ist der innere Zylinder ganz oben, setzt er einen anderen Mechanismus in Gang, der Luft durch diesen Schlauch, den ihr dort seht, aus dem oberen Zimmer hereinlässt. Senkt der innere Zylinder sich erneut, stößt er auch diese Luft wieder nach unten aus. Nach und nach saugt also diese Maschine die ganze Luft aus dem oberen Zimmer heraus und lässt sie hier ausströmen, sodass sich in dem Zimmer oben eine Leere bildet. Und es dringt keine Luft von irgendwo anders in jenes Zimmer ein? Nein. Sobald diese Maschine in Gang gesetzt wird, verschließt sie mit Hilfe dieser Seile, die am Hebel befestigt sind, alle Löcher und Ritzen, durch welche Luft in das Zimmer eindringen könnte. Dann könnte man mit dieser Maschine einen Menschen töten, der sich in dem Zimmer oben befindet. Man könnte, aber ich habe es nie getan. Nur einmal habe ich ein Huhn hineingesetzt. Nach dem Experiment bin ich hinaufgegangen und da war das Huhn tot. Hast du je davon reden gehört, dass die Tiere auch am Grund leerer Brunnen sterben, wo die Kerzen ausgehen? Einige ziehen daraus den Schluss, dass es dort unten keine Luft gäbe, dass also dort eine Leere sei. Das ist jedoch falsch. Am Grund tiefer Brunnen fehlt nur die dünne Luft, während die dicke, mephitische Luft sehr wohl noch da ist. Und die ist es, die sowohl die Menschen als auch die Flammen erstickt. So ähnlich verhält es sich höchstwahrscheinlich auch mit deinem Zimmer. Du saugst die dünne Luft heraus, aber es bleibt die dicke, die sich nicht heraussaugen lässt. Und die genügt, um dein Huhn sterben zu lassen. Genug. All diese Maschinen sind ja sehr hübsch, aber außer dem Spiegel draußen auf der Zinne lässt sich keine von ihnen bei einer Belagerung oder in einer Schlacht verwenden. Kommt, lasst uns gehen, ich habe Hunger. Arztruni, du hast uns ein gutes Mahl versprochen. Mir scheint, es ist Zeit dafür. Azruni verbeugte sich und führte uns in den Bankettsaal. Das Mahl war in der Tat exzellent, zumindest für Leute, die wochenlang nur karge Feldkost bekommen hatten. Wie verabredet kosteten wir von jedem Gericht, bevor es dem Kaiser vorgesetzt wurde. Entgegen jeder Hofetikette, aber wenn man im Krieg war, musste die Etikette schon immer zahllose Ausnahmen dulden, saßen alle am selben Tisch. Und Friedrich aß und trank mit Freude, als wäre er einer der unseren. Er lauschte neugierig einem Disput, der zwischen Boron und Azruni ausgebrochen war. Nein, du versteifst dich darauf, von der Leere zu sprechen, als ob sie ein Raum ohne jeglichen Körper wäre, sei er auch nur aus Luft. Aber ein Raum ohne Körper kann nicht existieren, denn Raum ist eine Beziehung zwischen Körpern. Wenn du die Luft aus einem ins Wasser getauchten Rohr saugst, dann steigt das Wasser im Rohr, weil es keinen luftleeren Raum lassen kann. Wenn es keine Leere gäbe, wie würden die Dinge es dann anstellen, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen? Sie müssten doch an die Luft stoßen, die sie nicht durchlassen würde. Aber nein! Wenn ein Körper die Luft verdrängt, die dort ist, wo er sich hinbegibt, dann besetzt die Luft den Platz, den der Körper freigemacht hat. Also das ist so, wie wenn zwei Personen in einer engen Gasse in entgegengesetzten Richtungen aneinander vorbeigehen. Sie ziehen den Bauch ein, sie drücken sich jeder an eine Mauer und so schiebt sich der eine in die eine Richtung und der andere in die entgegengesetzte. Es ist doch, und schließlich hat der eine den Platz des anderen eingenommen. Na ja, aber warum? Bis hierher war Friedrich dem Streitgespräch amüsiert gefolgt, aber nun hatte er genug davon. Schluss jetzt! Morgen könnt ihr es ja noch mal mit einem anderen Huhn in dem Zimmer oben versuchen. Aber jetzt, was Hühner angeht, lasst mich in Ruhe dieses hier essen. Ich hoffe, man hat ihm gebührend den Hals lang gezogen, wie Gott es befiehlt. Das Bankett dauerte bis in den späten Abend, bis der Kaiser wünschte, sich zurückzuziehen. Wir begleiteten ihn in sein Zimmer und inspizierten es noch einmal aufmerksam im Licht unserer Fackeln. Der Poet wollte auch den Rauchfang des Kamins untersuchen, aber der wurde rasch so eng, dass kein menschliches Wesen hätte durchschlüpfen können. Hier ist es schon viel, wenn der Rauch durchkommt. Neben dem Bett stand eine Kanne mit Wasser, von dem ich kostete. Es könnte auch jemand das Kissen oder die Bettdecke vergiftet haben. An der Stelle, wo der Kaiser sie beim Schlafen mit dem Mund berührt. Es wäre gut, wenn der Kaiser immer ein Gegengift in Reichweite hätte. Man weiß ja nie. Jetzt übertreibt es nur mit eurer Sorge nicht. Herr, ich habe in Konstantinopel ein wunderbares Gegengift erworben. Hier, ich schenke es dir. In meinem armseligen Leben wird es kaum passieren, dass ich von allzu mächtigen Feinden verfolgt werde. Ich danke dir, Rabbi Solomon. Ich nehme dein Geschenk gerne an und sieh her, was ich damit mache. Er holte aus seinem Reisesack den Schrein mit dem Gradal, den er jetzt immer eifersüchtig bei sich trug. Hier, siehst du, ich gieße die Flüssigkeit, die du mir gegeben hast, in den Kelch, der das Blut des Herrn enthalten hat. Solomon verbeugte sich und im Hinausgehen raunte er mir zu. Der Heiltrank eines Juden wird zum Blute des falschen Messias? Möge der Heilige, gesegnet sei er immer da, mir verzeihen. Aber schließlich, diese Geschichte von Messias habt ihr Goyim erfunden. Nicht Jeschua von Nazareth. Der war ein Gerechter. Im Übrigen gefällt mir dein Kaiser. Und ich denke, man muss den Regungen des Herzens gehorchen. Friedrich hatte den Gradal aus dem Schrein genommen und wollte ihn gerade wieder zurückstellen. Da unterbrach ihn Kyot. An jenem Abend fühlten sich alle berechtigt, das Wort an den Kaiser zu richten, ohne aufgefordert zu sein. Es hatte sich ein Klima der Vertrautheit unter uns gebildet, die wir da gleichsam verschanzt waren an einem Ort, von dem wir noch nicht wussten, ob er gastlich oder feindlich sein würde. Entschuldigt meine Unverfrorenheit, Herr. Denk nicht, dass ich Zweifel an Rabbi Solomon hätte, aber auch er könnte getäuscht worden sein. Erlaube mir, von dieser Flüssigkeit zu kosten. Friedrich nickte. Kyot hob die Schale feierlich mit beiden Händen und führte sie an seinen Mund, als vollziehe er die heilige Kommunion. In diesem Augenblick schien auch mir, als verbreite sich ein intensives Licht durch den Raum. Aber vielleicht war es eine der Fackeln, die gerade besser zu brennen begann, weil die Flamme auf einen größeren Batzen Harz gestoßen war. Ich rieche den Weiheduft. Seht ihr diesen Lichtschein? Alle Engel des Himmels steigen zu uns hernieder. Dieser Hundesohn Kyot Unter dem Vorwand vorzukosten, hat er seine heilige Messe mit dem Kradal zelebriert. Gifte nicht so. Kyoto agiert wirklich wie einer, der in den höchsten Himmel entrückt ist. Dann hob Barbarossa an. Niemand wird uns mehr beugen können. Bald wird Jerusalem befreit sein. Und dann machen wir uns alle zusammen auf, um diese hochheilige Reliquie dem Priester Johannes zurückzubringen. Badolino, ich danke dir sehr für das, was du mir gegeben hast. Jetzt bin ich wirklich Rex et Sacerdos. Kyot stellte den Gradal vorsichtig in den Schrein zurück. Danach verschloss er jenen Tabernakel sehr langsam, um nicht das kleinste Geräusch zu machen. Barbarossa lächelte. Und gleichzeitig zitterte er. Die kurze Zeremonie schien ihn heftig erregt zu haben. Ich bin müde, Baudolino. Ja, Vater. Ich verschließe das Zimmer jetzt mit diesem Riegel. Haltet gut Wache und habt Dank für eure Ergebenheit. Weckt mich, wenn ihr aufsteht. Dann werde ich schwimmen gehen. Jetzt bin ich furchtbar müde. Ich würde am liebsten Jahrhunderte und Aberjahrhunderte lang schlafen. Eine lange, ruhige Nacht wird dir reichen, mein Vater. Du musst nicht früh morgens schwimmen gehen. Wenn die Sonne hochsteht, ist das Wasser nicht mehr so kalt. Schlaf gut. Ja. Ich hatte irgendwie ein dummes Gefühl, Kyrios Niketas, ohne zu wissen, warum. Ich schlief unruhig und wachte nach kurzen, wirren Träumen wieder auf, als hätte ich einen Albtraum gehabt. Dann hörte ich ein Geräusch. Es war der Poet, der hinausging, um sich zu erleichtern. Später, ich weiß nicht wann, ich war wieder eingeschlafen und wieder aufgewacht und jedes Mal schien mir, dass nur wenig Zeit vergangen war, aber das stimmte vielleicht nicht. Später ging auch Boron hinaus. Dann hörte ich ihn zurückkommen und hörte, wie Kyot ihm zuflüsterte, auch er sei nervös und wolle ein bisschen frische Luft schnappen, aber schließlich war es meine Pflicht, darauf zu achten, wer hereinzukommen versuchte, nicht wer hinausging, und ich begriff, dass wir alle unruhig waren. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Ich weiß nicht, wann der Poet zurückkam, aber lange vor Tagesanbruch schliefen sie alle tief. Und so habe ich sie gesehen, als ich kurz vor Sonnenaufgang erwachte. Bald war es an der Zeit, den König zu wecken. Mein Vater! Mein Vater! Ach, tiefer Schlaf das. Vielleicht hat er sich nicht gut gefühlt und schläft etwas länger. Wir klopften abermals, immer lauter. Keine Antwort. Vater! Ja, gestern hat er ja wirklich erschöpft ausgesehen. Vielleicht hat er einen Schwächeanfall gehabt. Brechen wir die Tür auf. Ja. Hey, langsam! Eine Tür aufzubrechen, die den Schlaf eines Kaisers schützt. Das ist fast ein Sakrileg. Begehen wir das Sakrileg. Diese Sache gefällt mir nicht. Gut. Also komm. Eins, zwei und drei. Herr im Himmel, der du gesegnet seist, immer da. Friedrich lag mitten im Zimmer, reglos, fast unbekleidet, so wie er sich zu Bett gelegt hatte. Neben ihm der Gradal, auf den Boden gefallen und leer. Im Kamin nur noch ein paar verkohlte Reste, als ob er angezündet worden und dann erloschen wäre. Das Fenster war geschlossen. Im Raum herrschte ein Geruch von verbranntem Holz und Kohlenasche. Kyot ging hustend ans Fenster, um frische Luft einzulassen. In der Annahme, dass jemand eingedrungen war und sich noch im Raum befand, stürmten der Poet und Boron los, um mit gezogenem Schwert jeden Winkel zu untersuchen, während ich mit einer Hand den Kopf des Kaisers anhob und ihm mit der anderen leichte Backenstreiche versetzte. Aber Friedrich zeigte keinerlei Regung. Sein Gesicht war fahlgrau. Rabbi Solomon beugte sich über ihn, versuchte seine Augen zu öffnen, befühlte seine Stirn, seinen Hals und seinen Puls. Dieser Mann ist tot. Möge der Herr, der Gesegnete, heilig sei er immer da, seiner Seele gnädig sein. Was? Herr Jesus Christus, das kann nicht sein. Glaub mir, dein Vater ist tot. Mein Gott. Mein Vater ist tot. Benachrichtigt die Wachen. Ja. Suchen wir seine Mörder. Ja, Moment, ja, Moment. Warum soll das ein Mord sein? Er war in einem verschlossenen Zimmer. Er ist tot. Da liegt der Gradal zu seinen Füßen, der das Gegengift enthielt. Vielleicht hat er sich unwohl gefühlt, hat gedacht, er wäre vergiftet worden und hat es getrunken. Übrigens hat das Kaminfeuer gebrannt. Ja. Wer außer ihm kann es angezündet haben? Ich habe von Leuten gehört, die plötzlich einen starken Schmerz in der Brust verspürten. Kalter Schweiß brach ihnen aus. Sie wollten sich wärmen, sie klapperten mit den Zähnen und kurz darauf waren sie tot. Vielleicht hat der Rauch des Kamins seinen Zustand noch verschlimmert. Du meinst also, er ist nicht umgebracht worden, sondern durch den Willen des Herrn gestorben? Das ist leichter anzunehmen, als an ein Luftwesen zu denken, das durch die Tür geschlüpft sein soll, die wir so gut bewacht haben. Also rufen wir die Wachen. Nein, nein, Freunde! Doch. Hört zu, es geht um unseren Kopf. Friedrich ist tot und wir wissen, dass niemand in dieses verschlossene Zimmer hätte eindringen können. Aber die Barone im Feldlager, die wissen das nicht. Für sie werden wir es gewesen sein. Was für ein elender Gedanke. Hör zu, Baudolino. Nicht alle betrachten deine Stellung und unsere Privilegien neidlos. Wir waren die Wache. Der Kaiser ist tot. Also sind wir die Verantwortlichen. Noch bevor wir etwas sagen können, werden wir am nächstbesten Baum aufgeknüpft. Mein Gott. Wir sind die Sündenböcke, die zum Wohle aller geopfert werden müssen. Oh. Wer wird der Aussage glauben, die ein kleiner Bastard wie du macht? Entschuldige, du weißt schon, wie ich das meine. Und dazu ein Säufer wie ich, ein Jude, ein Schismatiker und drei fahrende Scholaren. Ja. Wir sind bereits tot, Baudolino. So tot wie dein Adoptivvater. Also was? Also ist die einzige Lösung, sie glauben zu machen, dass Friedrich woanders gestorben sei. Woanders? Nicht hier, wo wir ihn hätten beschützen müssen. Aber und wie das? Hat er nicht gesagt, dass er im Fluss schwimmen wollte? Ja. Wir ziehen ihn ordentlich an und legen ihm seinen Mantel um. Wir bringen ihn in den kleinen Hof, wo niemand ist, aber wo seit gestern Abend die Pferde warten. Wir binden ihn im Sattel fest und reiten zum Fluss hinunter. Und dort wird ihn das Wasser mit sich fortreißen. Das kann nicht dein Ernst sein. Ein ruhmreicher Tod für diesen Kaiser, der, wenngleich schon alt, sich mit den Naturkräften misst. Die Barone werden entscheiden, ob nach Jerusalem weitergezogen oder umgekehrt wird. Und wir können sagen, dass wir nach Indien weiterziehen wollen, um das letzte Gelübde unseres verstorbenen Herrn zu erfüllen. Also nehmen wir den Gradal und gehen, um zu tun, was der Kaiser hatte tun wollen. Der Poet hatte recht. Also kleideten wir den Kaiser an, trugen ihn in den kleinen Hof hinunter, setzten ihn auf sein Pferd, banden ihn gut fest und Solomon stärkte ihm den Rücken auf ähnliche Weise, wie es der Poet einst bei den drei Magierkönigen getan hatte, damit es so aussah, als säße er hoch aufgerichtet im Sattel. Zum Fluss hinunter bringen ihn nur Baudolino und Abdul. Ja, gut. Denn eine größere Eskorte würde die Aufmerksamkeit der Wachen erregen, die dann womöglich meinen, sie müssten sich der Gruppe anschließen. Gut. In Ordnung. Wir anderen bleiben hier oben zur Bewachung des Zimmers, damit Azruni oder andere nicht daran denken, es zu betreten und räumen es auf. Oder besser noch, ich gehe runter auf die Mauern, um mit den Wachen zu schwatzen. So kann ich sie ablenken, während ihr die Burg verlasst. Es schien, als ob der Poet als einziger noch imstande war, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Alle gehorchten. Unten am Fluss banden wir den Leichnam Friedrichs los und entkleideten ihn bis auf das Wenige, was ein schwimmender Kaiser braucht, um seine Sittsamkeit zu wahren. Kaum hatten wir ihn in den Fluss gestoßen, riss ihn die Strömung mit sich. Wir ritten ins Wasser, strafften die Zügel so, dass es aussah, als ob die Pferde scheuten, rissen sie herum, kehrten ans Ufer zurück und folgten dort im Galopp der armen, zwischen Strudeln und Steinen umhergeworfenen Leiche. Unser Plan ging auf. Die Gewalt des Wassers hatte seinen Leichnam gegen die Steine geschleudert. Und so wurde Friedrich ganz zerschlagen und entstellt geborgen. Auch kam er uns allen ganz aufgedunsen vor, obgleich er, da er seit Stunden tot gewesen sein musste, kein Wasser geschluckt haben konnte. Aber so ist es eben. Wenn man einen Toten aus dem Wasser zieht, glaubt man, dass er ertrunken sei und findet auch, dass er so aussieht. Tatsächlich hielt sich auch das Misstrauen gegen uns in Grenzen. Schließlich konnten wir nicht schwimmen, wie fast alle Menschen vom Lande. Aber stell dir vor, was inzwischen passiert war, Kyrios Niketas. Man muss kein Seher sein, um es zu erraten. Die heilige Schale, der Gradal, war verschwunden. So ist es. Niemand konnte sagen, ob er verschwunden war, als wir unten im Hof dabei waren, Friedrich aufs Pferd zu binden, oder danach, als jeder versuchte, das Zimmer in Ordnung zu bringen. Als ich mit Abdul eintraf, waren sie gerade alle dabei, sich gegenseitig zu beschuldigen und einander abwechselnd Diebstahl oder Achtlosigkeit vorzuwerfen. Letzteres in der Annahme, als Runi könnte, während wir im Hof waren, in das Zimmer eingedrungen sein. Hast du den Gradal genommen? Nein, nein, eher bist du's gewesen, während ich am Fenster war, um die vor dem Kamin zusammengekehrte Asche hinauszuwerfen. Psst, Ruhe! Ruhe! Sagt mir lieber, wo war eigentlich Zosimos, während wir unten im Hof waren? Ich war doch bei euch im Hof und mit euch bin ich auch wieder raufgegangen. Ja, ich glaube, mich zu erinnern. Ja, das stimmt. Ach, Freunde, Freunde, als wir hier reinkamen, war der Gradal noch da und jetzt ist er nicht mehr da, also hat ihn einer von uns. Das ist ja ein gelungener Start unserer Expedition. Wir begeben uns auf eine gefahrvolle Reise, bei der jeder sich auf die Hilfe der anderen verlassen muss. Und jeder, außer einem, wird alle anderen verdächtigen, Friedrichs Mörder zu sein. Wir brechen zu einem der größten Abenteuer auf, das je von guten Christen ins Auge gefasst worden ist. Und jeder muss jedem misstrauen. Und seid ihr aufgebrochen? Nicht von einem Tag auf den anderen, das hätte wie eine Flucht ausgesehen. Der ganze Hof war ständig versammelt, um über den Fortgang des Kreuzzuges zu entscheiden, bis das Heer schließlich beschloss, sich aufzulösen. Nun nahte auch der Zeitpunkt unseres Aufbruchs und obwohl jeder jedem misstraute, mussten wir entscheiden, wer an der Reise teilnehmen sollte. Wir sollten 12 sein. Denn wenn wir während der Reise zum Land des Priesters Johannes respektvoll behandelt werden wollen, ist es ratsam, die Leute glauben zu lassen, wir seien die 12 Magierkönige auf dem Rückweg aus Bethlehem. Ach, ja. Da jedoch nicht gesichert ist, ob die Magier wirklich 12 waren oder doch nur 3, darf keiner von uns jemals sagen, dass wir die Magier sind. Im Gegenteil, wenn jemand uns fragt, müssen wir es verneinen, aber so, dass es klingt, als hätten wir ein großes Geheimnis zu wahren. Nun waren da der Poet, Boron, Kyot, Abdul, Solomon, meine Wenigkeit, und Zosimos. Zosimos war unverzichtbar, da er fortfuhr zu schwören, er habe die Karte des Kosmas Indikopleustes im Kopf. Auch wenn es allen nicht wenig gegen den Strich ging, dass dieser Widerling einen der Magier darstellen sollte, aber man durfte nicht zimperlich sein. Es fehlten also noch 5 Personen. Ich traute inzwischen nur noch den Leuten aus meiner Heimat und Gott sei Dank hatten sich einige von ihnen dem Kreuzzug Barbarossas angeschlossen. Ich weihte also 5 von ihnen in das Vorhaben ein. Den Buidi aus Alexandria, den Kutika aus Quaniento, dessen Schwager Colandrino Guasco, den Porcello und den Aleramo Scacabarozzi, genannt Il Ciula, der trotz seines Spitznamens der Dödel ein solider und zuverlässiger Mann war, der nicht viele Fragen stellte. Sie erklärten sich einverstanden, da es ja jetzt mit Jerusalem ohnehin nichts mehr werden würde. Während wir mit den Reisevorbereitungen beschäftigt waren, trat Azroni zu uns. Teuerste Freunde, ich weiß, dass ihr in ein fernes Reich aufbrecht. Woher weißt du das, Azroni? Naja, man hört so dies und das. Ich habe auch von einer Schale gehört. Die du nie gesehen hast, nicht wahr? Nie gesehen, aber gehört habe ich von ihr. Wenn du so viele Dinge weißt, weißt du vielleicht auch, ob jemand in dieses Zimmer eingedrungen ist, während der Kaiser unten im Fluss ertrank? Wie? Ist er wirklich im Fluss ertrunken? Freunde, dieser Kerl will uns offensichtlich drohen. Bei dem allgemeinen Durcheinander, das zurzeit hier zwischen Burg und Lager herrscht, ist es ein leichtes, ihm einen Dolch in den Rücken zu stoßen und ihn irgendwo liegen zu lassen. Mein Herr und mein Freund, ich will doch nicht euer Verderben. Ich will das meine vermeiden. Der Kaiser ist auf meinem Grund und Boden gestorben, während er mein Brot aß und meinen Wein trank. Fürst Leo wird sagen, durch meine Schuld habe er, der Fürst der Armenier, das Leben des vornehmsten seiner Verbündeten nicht garantieren können. Eine treffliche Gelegenheit, mich dem Tod zu überantworten. Mir bleibt kein Ausweg mehr. Ich muss für lange Zeit verschwinden und dann mit etwas zurückkehren, was mir wieder Prestige und Autorität verschafft. Ihr seid im Begriff, euch auf die Suche nach dem Land des Priesters Johannes zu machen. Ich bin ein guter Kenner der Länder des Ostens. Ich könnte euch nützlich sein. Ich würde beispielsweise das bisschen Gold mitnehmen, über das ich verfüge. Naja, und schließlich besitze ich noch 7 kostbare Reliquien. 7 Häupter von Johannes dem Täufer. 2 sind schon einer zu viel. Wie? Du weißt von meinen Täuferköpfen? Man hört so dies und das. Sosimus hat mich zu ihnen geführt. Genau in diesem Moment fiel mir auf, dass schon den ganzen Morgen lang nichts von Sosimus zu sehen gewesen war. In der Hektik der beiden letzten Tage hatte ihn niemand mehr richtig bewacht. Er hatte mitgeholfen, die Pferde zu zäumen und die Maultiere zu beladen und war nicht mehr angekettet worden. Sosimus ist weg. Alle waren sofort alarmiert. Und als wir dann noch feststellten, dass eines der Maultiere fehlte, überkam es mich wie eine Erleuchtung. Die Köpfe! Ich habe ihn gerade gesehen. Sosimus war der Einzige außer mir und Asruni, der wusste, wo sie sind. Ich lief zu der kleinen Kammer hinunter und musste feststellen, dass nur noch 6 Köpfe da waren. Damit war die Sache leider nur allzu klar. Sosimus hatte sich im allgemeinen Durcheinander den Gradal aus dem Schrein geholt, wohin Kyot ihn zurückgestellt hatte. War rasch in die Kammer hinuntergelaufen, hatte einen der Köpfe geöffnet, hatte den Schädel herausgenommen und stattdessen den Gradal hineingetan, war unschuldig wie ein Engel zu uns zurückgekehrt und hatte auf den rechten Moment gewartet. Ich muss sagen, Kyrios Niketas, trotz meiner Wut, von dem Kerl überlistet worden zu sein, verspürte ich eine gewisse Erleichterung. Und ich glaube, es ging uns allen so. Wir hatten den Schuldigen gefunden, einen Schuft von höchst glaubwürdiger Schuftigkeit und waren nicht mehr versucht, uns gegenseitig zu verdächtigen. Zosimus' Schurkerei machte uns rasend, aber sie gab uns das wechselseitige Vertrauen zurück. Wir hatten keine Beweise dafür, dass Zosimus, nachdem er den Gradal gestohlen hatte, auch etwas mit Friedrichs Tod zu tun haben sollte, denn in der betreffenden Nacht war er die ganze Zeit an sein Bett gefesselt gewesen. Aber das brachte uns auf die Hypothese des Poeten zurück, dass Friedrich womöglich gar nicht umgebracht worden war. Gegen Ende Juni anno Domini 1190 brachen sie also auf. 12 an der Zahl, wie die Magier aus dem Morgenland, wenn auch nicht so tugendhaft wie sie, um endlich das Land des Priesters Johannes zu erreichen. Baudolino. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Umberto Eco. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Die Personen und ihre Sprecher waren Baudolino Jens Wawrzeczek, Niketas Peter Fricke, Barbarossa Michael Mendel, Poet Sebastian Blomberg, Abdul Andreas Pietschmann, Boron Ingo Hülsmann, Kyot Frank Stöckle, Solomon Tim Seyfi, Zosimos Christoph Eichhorn, Arzruni Friedrich Karl Pretorius, Gagliaudo Hans Diehl, Umberto Eco Hans Josef Eich. In weiteren Rollen Heinrich Gieskes, Axel Gottschick, Oliver Jacobs, Elmar Roloff, Ernst August Chapman und Mitglieder des Collegium Musicum Baden-Baden. Ton Dietmar Rötzel und Daniel Sänger, Schnitt Waltraud Gruber und Christiane Köhler, Regieassistenz Maidon Bader und Tobias Krebs. Musik Henrik Albrecht unter Mitwirkung des SWR-Rundfunkorchesters Kaiserslautern. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk, Norddeutscher Rundfunk, der Hörverlag 2002. In Anbetracht der Lage und da unsere Gruppe durch Zosimus' Flucht auf 11 Leute geschrumpft ist, plädiere ich für die Mitnahme von Azroni. Bevor wir aufbrachen, gingen wir alle in die Kammer hinunter, um uns jeder einen Täuferkopf zu nehmen. Wir waren 12 und die Köpfe waren jetzt nur noch 6. Azroni ist zahlender Gast unserer Reise und die Köpfe sind die Währung, in der er bezahlt. Solomon legt gewiss keinen Wert darauf, mit einer christlichen Reliquie herumzulaufen. Der Buidi, der Kutika, der Chula, Porcello und Colandrino sind als Letzte hinzugekommen und haben damit gemeinsam nur Anspruch auf einen. Bleiben also 5 Köpfe und die entfallen auf den Poeten Abdul, Kyot, Boron und mich. Dramaturgie Matthias Spranger.